Aufgewachsen in Russland, da hätte meine Strana. Deutsche Rapper machen vor der Kamera auf Amaha. Baller scharf auf diese Noten, Kinder, denn die labern schwach. Sind Russgebatsam, bleibe der, der ich Tag für Tag bin. Sag mir, ich wuchel nach, was soll nach euer Rap klingen? Diese Szene ist eine scharfe Kurve und die meisten fehlt das Handling. Rap King, irgendwann komm ich groß raus im Fernsehen. Samara Morgan, der Ring, ich fahre zu deiner Party. Kickdown, Camaro, und box dir dein Auge zu meiner Flagge. Weiß, blau, rot, du machst einen auf Hart, doch ich biss in dein Bonkopf. Mein Flow ist so krank wie Asensios Longshots. Feiern in der Diskothek, krieg trotz Daimler Hausverbot. Deswegen weiter saufen am Pforzheimer Hauptbahnhof. Diese kleinen Junkies haben Angst vor nem Pistest. Du bist nicht wie ich, ich mag Faxe, du trinkst es. Ich ficke deutsche Rapper, alles weiter. Ich geh immer weiter entlang der Leiter. Boche ja auf die Neider, die spielen einen Fighter. Im Netz und in Real Life, alles scheiße. Irgendwann krieg ich mit Spitz, mein Bar ist kleiner. Du bist unter der Brücke und ich fahre Maybach. Währenddessen fährst du auf einem Fahrrad nur noch ein bisschen und Millionen auf der Bankcard. Ich mach immer weiter, will hoch bis zur Skyline und im Himmel dann high sein. Freestyle und Mies Rhyme, Mies Rhyme. Ich mach immer weiter, will hoch bis zur Skyline und im Himmel dann high sein. Freestyle und Mies Rhyme, Mies Rhyme. Checker Bretter, deine Freundin muss ich bücken und blasen. Ihr kriegt was auf die Ohren, ohne Mütze zu tragen. Du sitzt an deinen Schrofen, schreib schüchterne Phrasen. Jeden Abend Party und an nüchternen Tagen steigen in den Wagen, ohne Zündschlüssel fahren. Ich seh keine Gegner, dein Vibe ist so wie Barca, die tut alles für den Zehner. Hört man meine Mucke, merkt man, Deutschrap ist wieder da. Ich bin wie real, ich tu alles in Siebener. In 10 Jahren siehst du mich mit hohen Beträgen. Ich werd mich mit keinem vertragen, ich will nur Verträge. Du Elend, ich hab Hunger auf Beef wie im Steakhouse Grill, weil jeder zweite in dem Land in G-Clubs mit Make-up chillt. Ich werd diese Fake-Kacken, sie rappen von Vader-Pillen, erzählen, dass sie Player sind wie der Nizza-Schimmer. Diese Affen landen alle unterm Beamer. Kühler, ich ficke deutsche Rapper, alles weiter. Ich geh immer weiter entlang der Leiter. Boche ja auf die Neider, die spielen einen Fighter. Im Netz und in Real Life, alles scheiße. Irgendwann krieg ich mit Spitz, mein Bar ist kleiner. Du bist unter der Brücke und ich fahre Maybach. Währenddessen fährst du auf einem Fahrrad nur noch ein bisschen, nur Millionen auf der Bankcard. Ich mach immer weiter, will hoch bis zur Skyline und im Himmel dann high sein. Freestyle und Mies Rhyme, Mies Rhyme. Ich mach immer weiter, will hoch bis zur Skyline und im Himmel dann high sein. Freestyle und Mies Rhyme, Mies Rhyme.